Ja, ich grüße euch herzlich. Ich bin ein bisschen unsicher, wie ich heute Morgen eigentlich hier starten soll. Ich habe ja vor einem Monat hier eine Predigt gehalten und wir haben damit ein bisschen einen Einstieg gemacht in ein Nachdenken über das Thema Evangelisation. Und zwar in der Weise ein Nachdenken gemacht über das Thema Evangelisation, dass wir überlegt haben, was hat das eigentlich mit mir persönlich zu tun? Also jetzt meine ich nicht mit Bernd Meyer, mit dem auch, aber mit euch persönlich. Was hat das also mit jedem Einzelnen von uns persönlich zu tun? Und der für mich wichtige Punkt bei dieser letzten Predigt zu diesem Sachzusammenhang war, dass wir das Evangelium weitergeben wollen aus Überzeugung. Wir können nicht reden über etwas, wo wir selber nicht gerne drinne leben. Also ist die Beziehung zu Jesus Christus die Beziehung, in der wir gerne zu Hause sind? Das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung dafür, wenn ich meinen Mund aufmachen will und etwas dazu sagen. Und ich weiß, das ist natürlich auch nicht immer gleich. Manchmal gibt es Zeiten, wo man sagt, ich würde mich eigentlich lieber, also jetzt spreche ich von mir, ich würde mich ja lieber in meinen Schuppen verkriechen und da ein bisschen vor mich hinarbeiten, als jetzt mit irgendwelchen Leuten reden. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es meine tiefste Überzeugung ist, was der Apostel Petrus mal ausgedrückt hat. Der hat gesagt, wir sind der Überzeugung, dass in keinem anderen das Heil liegt, als alleine in Jesus Christus. Jetzt sage ich diesen Satz nicht in Abgrenzung zu anderen Religionen, sondern ich sage das zunächst mal, um deutlich zu machen, es geht um diese Person, um Jesus Christus. In keinem anderen liegt das, was wir eigentlich für unser Leben brauchen. Und wir können in der Apostelgeschichte sehen, dass die ersten Christen durch das, was sie erlebt haben mit Jesus und wie ihr Leben verändert worden ist, zu dieser ganz tiefen Überzeugung gelangt sind, um ihn geht es. Und das war der Motor ihres Handelns. Das war der Antrieb darüber, warum sie überhaupt geredet haben über diese Dinge. Sie waren zutiefst überzeugt, keine andere Person. Er ist die eigentlich entscheidende Person. Ja, und jetzt versuchen wir heute Morgen mal ein Stück weiter darüber nachzudenken, über solche Zusammenhänge. Und ich habe euch dafür etwas Wichtiges mitgebracht. Das ist ein cooler Hammer. Ich liebe ihn, auch wenn er nicht so aussieht, als wenn ich ihn richtig viel benutze. Ich liebe ihn deshalb, weil ich ihn von meinem Schwiegervater übernommen habe. Und der, mit dem, den ich mehr benutze, der ist ähnlich groß, er hat ein bisschen längeren Stiel noch. Und der ist eigentlich griffbereit, aber ich dachte, heute muss ich diesen mal mitbringen. Man nennt dies Teil einen Vorschlaghammer. Also ein Schmied, für den ist das ein wunderbares Werkzeug. Ein Vorschlaghammer ist echt klasse. Aber ich habe feststellen müssen, dass auch ein Maurer ganz gut mit so einem Teil arbeiten kann. Denn in unserem Haus mussten wir nach einigen Jahren eine Wand rausnehmen und dann kam der Maurer mit dem Vorschlaghammer und hat da mal kräftig drauf rumgeschlagen auf der Wand, bis dann die ersten Steine sich lösten. Also es ist ein wunderbares Werkzeug. Man kann damit richtig was schaffen. Damit kann man richtig was schaffen, je nachdem, wo drauf man haut. Aber wenn man sich Gedanken darüber macht, was ist Evangelisation, dann könnte es sein, dass es Leute gibt, die sagen, das ist wie wenn ich unterwegs sein muss mit dem Vorschlaghammer. Ich muss den Leuten mal was sagen. Und dann schwinge ich den Vorschlaghammer vielleicht. Weil man muss ja mal richtig was sagen. Und das Ergebnis ist ein taumelndes Gegenüber. Vielleicht sogar ein zu Boden geschlagenes Gegenüber. Evangelisation und Vorschlaghammer. Vielleicht sagt ihr, nee, das passt doch gar nicht zusammen. Aber was man beobachten kann, ist, dass viele Menschen denken, wenn es um das Evangelium geht, ich muss das weitersagen und vielleicht auch irgendeine bestimmte Vorstellung haben, wie das passieren soll und sich vorkommen, als würde ihnen jemand einen Vorschlaghammer in die Hand drücken und sagen, so, jetzt aber los. Ich weiß nicht, ob das bei dir so ist. Aber ich weiß, dass viele Menschen ganz großen Druck empfinden, wenn es um das Thema geht, über das Evangelium reden. Und ich möchte uns helfen heute Morgen, dass wir uns von einem solchen Gedanken lösen können. Es geht um die Frage heute, wie können wir eigentlich die gute Nachricht von Jesus Christus weitersagen? Und wir haben miteinander einen Bibeltext gehört, eben Psalm 139. Und da heißt es im Vers 14, Herr, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Einzigartig hast du mich gemacht. Denkt mal einen kurzen Moment über diesen Satz nach. Herr, sagt David, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Einzigartig hast du mich geschaffen. Großartig sind deine Werke, es erkenne ich. Meine Frau ist Patentante von Zwillingen. Ich schaffe es nicht, diese beiden auseinanderzuhalten. Aber sie hat irgendeinen Trick. Sie kann die beiden auseinanderhalten. Und für ihren Vater und für die Mutter dieser beiden Mädchen ist das überhaupt kein Problem. Die sind so unterschiedlich, die beiden. Ich finde das überhaupt nicht. Aber diese Tatsache zeigt uns, dass es tatsächlich wahr ist. Menschen sind unterschiedlich, einzigartig. Du bist anders als du. Und selbst wenn ihr dieselbe Augenfarbe habt, seid ihr unterschiedlich. Gott hat jeden von uns so geschaffen, wie er uns geschaffen hat, persönlich. Und in dieser Unterschiedlichkeit liegt das, was Gott gerne gebrauchen will. Und wir können in der Bibel sehen, dass Menschen in all ihrer Unterschiedlichkeit auf unterschiedliche Weise auch erreicht wurden von Gott. Und von Gott auch gebraucht werden. Wir sind unterschiedlich. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir uns auf den Weg machen können, herauszufinden, wie kann denn ich das, was ich vom Evangelium weiß, weitersagen. Wie kann ich das weitersagen? Ich habe noch etwas anderes mitgebracht heute Morgen, was mir helfen soll, darüber ein bisschen mit euch nachzudenken. Ich brauchte deshalb eine zweite Tasche. Ich habe die hier. Und ich brauche dafür mal einen kleinen Tisch. Jetzt wisst ihr auch, warum ich das Mikrofon am Ohr habe und nicht irgendwo. Das wäre ja gar nicht möglich. Ich Ich habe etwas mitgebracht, das muss ich aber auch wieder mitnehmen, weil das habe ich aus dem Vorrat meines Sohnes genommen heute Morgen und ihn nicht gefragt. Der hat vor kurzem ein Praktikum gemacht auf einem Weingut und da war das ein Teil seiner Entlohnung. Ich glaube, man kann das sehen. Das eine ist eine Flasche Wein, das andere ist eine Konservendose. Das ist ein Glas mit Kirschen. Und das ist noch ein Bier. Und hier ist noch ein Brief. Das ist nicht die Rechnung. Nein, die Rechnung ist es nicht. Ihr könnt das so eine Weile euch mal angucken, was ihr hier so seht. Und stellt euch einmal vor, diese Gerätschaften stehen für unterschiedliche Menschen. Das, was diese fünf Teile miteinander verbindet, ist, dass sie alle verschlossen sind. Aber sie sind unterschiedlich. Jetzt denkt einmal über Menschen nach, die das Evangelium nicht kennen und dafür vielleicht auch gar nicht offen sind. Aber sie sind unterschiedlich. Unser Auftrag als Christen ist, dass wir in dieser Welt Botschafter des Evangeliums sind. Nun könnte ich natürlich sagen, wunderbar, also ich habe meinen Hammer, ich kriege alles auf. Ich kriege alles auf. Aber ich vermute, dass der Inhalt dann nicht mehr so richtig brauchbar ist. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mit Hilfe eines Hammers alles öffne, dann weiß ich, dass auch ganz vieles kaputt geht. Und es ist eine Not der Kirchengeschichte in unserer Welt, dass an vielen Stellen mit Druck, mit Gewalt Dinge geöffnet wurden und damit zerstört wurden. Und ich glaube, dass das nicht dem Evangelium entspricht, sondern dass Gott eigentlich ein Interesse daran hat, dass wir einen Zugang zu ihm finden, der die Liebe, die er uns entgegengebracht hat und entgegenbringt in Jesus, verstanden wird und angenommen werden kann. Und dass Gott nicht der große, bedrohliche Unbekannte ist, sondern dass er tatsächlich unser Vater sein kann. Und weil wir unterschiedlich sind, darum ist es nötig, unterschiedliche Wege zu nutzen, um einen Menschen für das Evangelium zu öffnen. Ich habe deshalb noch anderes Werkzeug gebracht als nur den großen Vorschlaghammer. Und ich lade euch ein, einmal ein bisschen miteinander darüber nachzudenken. Also, meine Jungs, die würden sagen, die sind jetzt 20, Papa, wofür brauchst du denn das noch? Naja, diese Flasche Wein war die einzige Flasche Wein, die es bei uns zu Hause gab, wo noch ein Korken drauf war. Die anderen sind alle mit einem Verschluss, den man aufschrauben kann. Hat sich irgendwie geändert, die Landschaft. Aber ihr versteht, dass ein Korkenzieher ein ein geeignetes Werkzeug ist, um diese Weinflasche zu öffnen. Ich möchte euch erzählen von einem Mann, der Jesus kennengelernt hat. Levi hieß er. Und er war Zöllner. Jesus hat ihn an seinem Arbeitsplatz gefunden, hat ihn angesprochen und hat zu ihm gesagt, komm mit mir, werde einer, der mir folgt. Und Levi hat das gemacht. Und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, ein Mann wie Levi ist jemand, der war stadtbekannt. Nicht alle haben ihn geliebt, aber er hatte ziemlich sicher auch Berufskollegen. Jetzt erzählt uns die Bibel, dass Levi, nachdem er Jesus kennengelernt hat, eine Party gegeben hat. Er hat seine Kollegen und Freunde eingeladen. Und er hat Jesus eingeladen. Sein Wunsch war, dass die Freunde, seine Berufskollegen, seine Freunde Jesus kennenlernen können. Darum hat er sie zu sich eingeladen und hat Jesus auch eingeladen. Levi war ein Mensch, der war beziehungsorientiert. So sage ich das mal. Er hat ein offenes Haus gehabt für Leute. Er hat Freundschaften gepflegt. Und er hat diese Menschen erreicht, eingeladen, damit sie durch Jesus selbst das Evangelium hören können. Hat auch nicht allen gefallen, aber es war die Art, mit der er arbeiten konnte. Levi. Weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, ob du sagst, das, ja, das könnte zu mir passen. Wir Meyers aus Hanstedt, wir haben eine Zeit lang jeden Sonntag Gäste gehabt. Und wir wussten A, oft vorher nicht, wer zu uns kommt, und B, wussten wir oft nicht, was wir zu essen machen. Es war eine Phase in unserer Familie, da haben wir morgens schon mal Reis fertig gemacht. Den haben wir ins Bett getan. Die Schwierigkeit war, wenn wir vom Gottesdienst kamen, war der Reis fertig und das Bett schön warm. Aber wir hatten ja Gäste, da konnten wir ja nicht schlafen gehen. Und dann haben wir oft mit den Gästen zusammen das Essen vorbereitet, haben miteinander gegessen und dann hatte man am Nachmittag auch noch Zeit für anderes. War eine Methode, mit der wir versucht haben, mit Menschen unserer Umgebung Kontakt aufzunehmen. Ein Korkenzieher für solche Typen von Leuten. Natürlich ginge das auch, den Brief mit einem Korkenzieher zu öffnen. Aber jeder von uns weiß, dass das eigentlich nicht das geeignete Werkzeug dafür ist, oder? Ich habe einen mitgebracht, einen Brieföffner. Ganz praktisch mit einem Brieföffner. Da gibt es irgendwo eine kleine Öffnung. Funktioniert. Für mich steht der Brieföffner, mit dem ich einen Brief öffnen kann, für einen Evangelisationsstil, den ich einmal den intellektuellen Stil nennen möchte. Paulus war so jemand. Paulus, studierter Theologe, hat gelernt, studiert bei einem der führenden Theologen der damaligen Zeit. Ein exzellenter Denker, einer, der argumentativ mit Menschen umgehen konnte. Apostelgeschichte 16 ist der Bibeltext, in dem uns erzählt wird, wie Paulus auf seiner Reise durch Athen kommt, sich in dieser Stadt umschaut, etwas von der Philosophie und der Religion dieser Stadt aufnimmt und sich dann auf dem Markt dem Gespräch mit den Leuten stellt. Und er argumentiert, indem er Dinge aufgreift, die er wahrgenommen hat, und dazu stellt, was er über das Evangelium zu sagen hat. Intellektueller Stil. Aber Paulus hat ein großes Interesse daran. Er sagt, warum mache ich das? Weil ich meine Fähigkeit zu denken, dem Gehorsam gegenüber Jesus Christus unterstelle. Darum arbeite ich so. Ich nutze das, was ich kann, und möchte den Menschen das Evangelium weitergeben. Ja, also die Sache, mit dem Glas, mit dem Glas Kirschen, da muss ich euch etwas zu zeigen. Ich habe dafür einen Öffner. Das ist ein tolles Ding, wirklich. Ich weiß auch nicht genau, wie man das nennen kann. Aber die Wirkung ist die, wenn ich diesen Gummiriemen hier oben einlege. Jetzt müsst ihr euch keine Sorgen machen, das fällt nicht runter. Und ziehe den Riemen stramm, dann habe ich einen wunderbaren Hebel, um diesen Deckel zu öffnen. Ihr kennt das doch, nicht? Wenn man so ein Glas, das angesaugt ist, öffnen will, manchmal geht das irgendwie nicht. Aber mit Hilfe eines solchen Hebels funktioniert. Ich will das nicht aufmachen, ich will das nachher zurückstellen in die Speisekammer bei uns. Deshalb. Wofür steht für mich dieses Werkzeug? Diese Art, mit Hilfe eines Hebels ein solches Glas zu öffnen. Es steht für das, was jemand erlebt hat und weitererzählt. In Lukas 5 wird uns die Geschichte eines Mannes erzählt, den Jesus heilt, weil er blind war. Und ungünstigerweise ist das an einem Sabbat passiert. Also kriegt der Mann Schwierigkeiten. Man will Jesus an Karren fahren. Der Mann wird gefragt, warst du blind? Ja, ich war blind. Wieso kannst du sehen? Er erzählt das. Und dann wird er festgenagelt auf den Sabbat. Da sagt er, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wer das war. Der Mann, der mich geheilt hat, hat gesagt, mach das und das. Das habe ich getan und ich wurde geheilt. Wer ist dieser Mann? Er heißt Jesus. Das Gespräch geht hin und her. Irgendwann sagt dieser Blinde, wollt ihr auch seine Jünger werden? Und es war ein bisschen die falsche Frage. Ja. Aber das, was dieser Mann macht, ist das, was wir uns merken müssen. Er erzählt von dem, was er erlebt hat. Und er weist damit hin auf Jesus. Das habe ich erlebt. So ist es. Und er schafft damit eine Möglichkeit, dass Menschen in Beziehung kommen zu Jesus. Johannes, der Evangelist Johannes, schreibt im ersten Johannesbrief in Kapitel 1 dazu Folgendes. Und das beschreibt es. Wir geben euch weiter, was wir selbst gesehen und gehört haben, damit ihr mit uns im Glauben verbunden seid. Das ist dieser Stil, der zeugnishaft berichtet über das, was Jesus tut. Unschwer zu erkennen, ein Dosenöffner. Gutes Werkzeug für eine solche Dose. Ich möchte euch von einer Frau erzählen, die Tabea hieß. Manche sagen, die hieß Dorcas, das ist der griechische Name. Diese Frau lebte in Joppe und sie wurde krank und sie starb. Petrus wurde gerufen und dann kamen Frauen aus dem Ort und haben ihm erzählt, an welchen Stellen sie Hilfe empfangen haben durch Tabea. Sie zeigten ihm Sachen, die sie genäht hatte für sie. Sie erzählten ihm von der Hilfe, die sie durch Tabea empfangen haben. Und wisst ihr, was mir daran aufgefallen ist, ist, dass durch diesen Dienst der Tabea Menschen geöffnet wurden für das Evangelium. Durch die Hilfsbereitschaft dieser Frau wurden Menschen geöffnet für das Evangelium. Jesus hat in der Bergpredigt einmal gesagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist eine Art Stil der Evangelisation, die viele tun können. Es ist ein anderer Stil als das, was der Apostel Paulus tun konnte. Versteht ihr, so gibt es diese unterschiedlichen Dinge. Auch mit einem solchen Werkzeug ist ein Brief zur Not zu öffnen, aber ist nicht so optimal dafür. Es passt für eine Flasche wie eine Bierflasche mit einem Kronkorken viel besser. Unterschiedliche Werkzeuge für unterschiedliche Situationen. Da wird uns erzählt von der Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4. Von dieser Frau, die mit Jesus ins Gespräch kommt und die mit ihm über unterschiedlichste Lebensfragen spricht und irgendwann aber an dem Punkt kommt, wo sie merkt, dieser Mann muss der sein, von dem die Propheten uns erzählt haben. Und sie geht in ihr Dorf und erzählt den Menschen, kommt doch mal mit. Kommt doch mal mit und guckt euch diesen Mann an. Ist der nicht vielleicht der, von dem die Propheten uns erzählt haben, der Messias, der kommen soll? Die Leute aus dem Dorf folgen ihrer Einladung und kommen, um Jesus kennenzulernen. Ein auch zeugnishafter Stil, vielleicht auch anders, einladend. Ja, man könnte das eine oder andere so sagen an der Stelle. Unterschiedliche Art, wie man das Evangelium weitersagen kann. Beziehungsorientiert, intellektuell, zeugnishaft, dehnend, einladend. Ich habe noch einen Hammer mitgebracht. Dieser Hammer ist überschaubar, hat auch nur 200 Gramm. Ich möchte diesen Hammer euch nochmal zeigen, weil ich glaube, dass auch ein Hammer ein hilfreiches Werkzeug ist und ein Bild ist für die Verkündigung des Evangeliums. Ich glaube, den Vorschlaghammer können wir begraben. Aber jemand zu konfrontieren mit der Wahrheit des Evangeliums kann zu manchen Zeiten auch wichtig sein. Ich hatte euch erzählt von dem Mann, der im Krankenhaus lag und eigentlich im Sterben lag und den seine Schulkameradin besucht hat und zu ihm gesagt hat, Otto, so kannst du nicht sterben. So kannst du nicht gehen. Sie hat ihn konfrontiert mit der Wahrheit des Evangeliums und es war in dem Moment genau das Richtige. Versteht ihr? In Apostelgeschichte 2 begegnet uns Petrus, der Fischer, der zu einer großen Menschenmenge spricht und ihnen erklärt, was mit dem Pfingstereignis eigentlich passiert ist. Und dann spitzt er die Sache zu und er sagt, diesen Jesus, den habt ihr beiseite geschoben. Und Gott hat ihn zum Herrn gemacht, über alles. Und man spürt, wenn man diesen Bericht in Apostelgeschichte 2 liest, dass die Menschen betroffen sind davon. Und sie fragen, was sollen wir tun? Und er sagt, ihr müsst umkehren. Ihr müsst umkehren. Und an dem Tag, so wird uns in Apostelgeschichte 2 berichtet, kehren 3000 Menschen um und richten ihr Leben auf Jesus aus. Also auch der konfrontierende Stil sehr klar hat seine Berechtigung. Aber es ist nicht das, was die Tabea gemacht hat. Es ist auch nicht das, was der Levi gemacht hat. Sondern in dieser Unterschiedlichkeit, und jetzt geht es um die Frage, ja, was ist denn die Art, in der ich das Evangelium weitergeben kann? Ich möchte euch auf etwas aufmerksam machen dabei. Der Paulus stand auf dem Areopag in Athen in großer innerer Freiheit, weil das, was er da gemacht hat, genau zu ihm passte. Die Tabea hat das gemacht, was sie tun konnte. Sie hat Menschen gedient. Ein Levi hat das getan, was ihm am Herzen lag, seine Freunde eingeladen, damit die Jesus kennenlernten. Beziehungsorientiert. Und so könnten wir die Reihe von Personen weiter durchgehen und wir werden merken, jeder hat auf eine andere Art und Weise das Evangelium weitergegeben. Das ist unser Auftrag. Das zu tun, was in unseren Herzen ist und es so zu tun, wie wir es tun können. Und ich finde das sehr ermutigend, ich finde das sehr befreiend. Ich möchte gerne euch noch einmal diesen Abschnitt lesen aus dem Psalm 139. Du hast mich geschaffen, meinen Körper, meine Seele. Du hast mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar und so einzigartig gemacht bin. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Und dann steht am Ende dieses Psalms, durchforsche mich, Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und hol mich auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Ich glaube, das brauchen wir. Ich glaube, das brauchen wir, diese Bereitschaft zu fragen, Gott, was ist wirklich dran? Was ist das, was du möchtest? Aber dann wird er uns gebrauchen und das, worauf Claudius uns hingewiesen hatte, das Wirken des Heiligen Geistes, das hat seine Bedeutung dabei. Das brauchen wir. Weil eben, Gott gebraucht uns in unserer Individualität. Und er möchte uns einsetzen, dass andere durch uns ihn kennenlernen. Ich möchte an dieser Stelle euch gerne ein Video zeigen, das ist schon über ein Jahrzehnt alt. Es gab in England eine Situation, ein Mann hat sich für eine Castingshow angemeldet, wollte gerne mal sein Singen unter Beweis stellen. Und als der Mann die Bühne betrat, dachten alle, oh nein. Aber dann passierte etwas ganz Überraschendes. Wir hören uns das mal an. Myself. Okay. Ready when you are. Nurse, when it was. Vielen Dank. Ich glaube, dieser kurze Eindruck vermittelt, ihr merkt diese große Spannung zwischen dem Äußeren dieses Mannes, seinem Auftreten und dem Moment, in dem er anfängt zu singen. Da ist er voll konzentriert auf das, was er kann. Und er erreicht Menschen. Wir sind nicht herausgefordert, in der großen Versammlung zu sprechen vielleicht. Aber da an dem Platz, wo wir sind und wo wir leben. Und wir sollen das tun in der Weise, wie wir es tun können. Für mich ist Pol Potts einfach nur ein Beispiel dafür, dass Unerwartetes passiert, wenn wir das leben, was wir können. Und das gibt uns Freiheit. Worüber kann ich reden? Über das, was ich erlebt habe. Worüber kann ich sprechen? Über das, was ich weiß. Worüber kann ich sprechen? Über das, was mein Leben ausmacht. Wie kann ich das tun? In der Art und Weise, wie es zu mir am besten passt. Das ist unsere Aufgabe. Und ich glaube, ich hatte das schon mal gesagt. Vielleicht ja auch nicht. Der Gottesdienst beginnt nach dem Gottesdienst hier. Wenn das Amen in der Kirche zu Ende ist, fängt der Gottesdienst an. Lasst uns miteinander beten. Und ich will einfach kurz beten und wir wollen ein Lied singen und dann ist noch ein Stück mehr Raum auch zum Beten. Jesus, du kennst uns. Und du hast uns gefunden, da wo wir sind, und du hast uns gerufen, deine Nachfolger zu sein. Und du möchtest, dass wir ein brauchbares Werkzeug sind für dich. Lieber Herr, was geschehen ist, was wir in diesen Tagen bedacht haben miteinander, dein Leiden und Sterben, dein Auferstehen, das ist für uns der Schlüssel für ein Leben mit Gott. Wir danken dir dafür. Und wir bitten dich, dass du uns anrührst, unser Herz in deine Hand nimmst und dass du uns gebrauchst als deine Leute hier in dieser Welt. Amen. Lasst uns zusammen ein Lied singen.